Kundgabe 7839. Empfangen am 2.3.1961. Hinweisen der jenseitigen Seelen auf Jesus Christus. Wer sich zu mir bekennet im jenseitigen Reich, der ist auch gerettet für alle Ewigkeit. So wie die Seelen, die noch in der Finsternis oder in der Dämmerung weilen, meinem Namen keine Abwehr mehr entgegensetzen, wenn ihnen durch Lichtboten in Verkleidung oder durch gedankliche Übermittlung von liebenden Menschen von mir und meinem Erlösungswerk gekündet wird, weicht auch die Finsternis von ihnen. Es wird schon die Kraft meines Namens an ihnen wirken und sie hintreiben zu mir. Sie werden mich zu suchen beginnen und ich werde mich auch finden lassen. Aber es ist und bleibt der Wille der Seelen frei. Und darum kann auch lange Zeit vergehen, bevor sie mich annehmen, bevor die Kraft der Fürbitte durch Menschen wirksam wird oder die Lichtboten Erfolg haben, die sich ihnen unerkannt beigesellen und ihnen mein Evangelium bringen. Doch die Bemühungen um diese Seelen werden nicht aufgegeben, und es ist daher von großem Segen, wenn Seelen bewusst herbeigerufen werden, wo geistige Gespräche stattfinden, wo des Erlösungswerkes Erwähnung getan wird, auf das auch diese Seelen immer wieder hingewiesen werden, zu Jesus Christus, auf das sie doch freiwillig den Weg nehmen zu mir und mich um Vergebung ihrer Schuld bitten. Denn solange sie nicht selig sind, sind sie auch mit ihrer Schuld noch belastet. Und ihre Unseligkeit kann sie dazu veranlassen, eine Besserung ihrer Lage anzustreben und nachzudenken über sich selbst, über ihr Leben auf Erden und ihr Verhältnis zu mir, ihrem Gott und Schöpfer von Ewigkeit. Der Abwehrwille wird schon verringert, wenn sie liebende Fürbitte erfährt von Seiten der Menschen, wenn ihrer liebend gedacht wird, wenn sie den Hilfswillen spürt. Dann verringert sich auch ihr Widerstand gegen die Hilfe, die ihr im jenseitigen Reich immer wieder geboten wird. Und Aufgeben des Widerstandes ist schon beginnender Aufstieg. Denn jeder Regung einer solchen Seele wird Rechnung getragen und ihr ein kleines Licht geschenkt, das sie beglückt und ihr Verlangen danach vergrößert. Es müssen die Seelen im Jenseits zu mir finden, wenn sie mich auf Erden nicht schon gefunden haben. Und ihr Menschen könnet sehr viel dazu beitragen, wenn ihr des Öfteren an die Seelen denkt, die in Not sind. Wenn ihr jeder Seele, die sich in eure Gedanken drängt, immer nur den Hinweis gebet, sich an mich zu wenden, an den göttlichen Erlöser Jesus Christus, der allein ihr zur Seligkeit verhelfen kann. Eure liebenden Gedanken, die jenen Seelen gelten, sind wie Lichtfunken, die in ihnen Freude auslösen und derer sie immer achten und deren Ausgang sie zueilen. Auf Erden hielten sie sich von jeder geistigen Belehrung fern. Sie lebten nur ihr irdisches Leben und so gingen sie ohne jegliche geistigen Güter ein in das geistige Reich nach ihrem Tode. Nun müssen sie sich erst geistige Güter erwerben im freien Willen. Sie dürfen keinen Widerstand leisten, wenn ihnen in Liebe das Evangelium vorgetragen wird und sie müssen dieses auch in Liebe weitergeben an jene, die gleich ihnen beschaffen sind und sich ihre Lage verbessern möchten. So wie ihr Menschen euch aber jener Seelen annehmet, sind diese nicht verloren. Eure Gedanken werden sie immer zu euch ziehen und sie werden von euch in Empfang nehmen können, was sie bisher zurückwiesen. Nun aber als wohltätig empfinden, weil eure Liebe es ihnen zuwendet. Denn die Liebe ist eine Kraft, die nicht wirkungslos bleibt. Gedenket oft jener Seelen, die noch schmachten in der Finsternis, die noch nicht zu mir in Jesus gefunden haben. Zeiget ihnen den Weg und bringet ihnen das Evangelium nahe. Und ihr werdet eine segensreiche Erlösungsarbeit leisten, die sehr bedeutsam ist, besonders in der Endzeit, weil sich noch viele Seelen lösen sollen aus der Tiefe, auf dass sie nicht der Neubannung anheimfallen, wenn das Ende gekommen ist. Amen.